1 Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, wir melden uns pünktlich zur Stelle. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute Nacht haben wir eine Themennacht und das Thema heißt Schmarotzer. Ich möchte gerne mit Schmarotzern reden und ich möchte gerne mit Opfern von Schmarotzern reden. Also Schmarotzer können Leute sein, ja, die allbekannten Muttersöhnchen oder Muttertöchterchen, die vielleicht mit 30, 40, 50 immer noch zu Hause wohnen und sich von der Mama bedienen lassen. Schmarotzer können sein, ja, vielleicht ist euer Partner ein Schmarotzer, ihr arbeitet und haut richtig rein und er macht gar nichts. Sogenannte Sozialschmarotzer gibt es. Ich möchte aber auch gerne mit Leuten reden, die eigentlich auch arm sind und nicht viel Geld haben, aber die sagen, nein, das kommt bei mir überhaupt nicht in Frage. Ich schaffe das auch so und ich werde überhaupt nie schmarotzen und habe das auch noch nie gemacht. Dafür bin ich zu stolz. Also, das ist unser Thema und wenn ihr gerne darüber mit mir reden wollt, dann meldet euch Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. So, und der erste Anrufer heute Nacht ist der Ronny. Hallo Ronny. Hallo Domian. Du bist 30 Jahre alt. Genau, ich bin 30 Jahre alt. Bist du ein Schmarotzer? Nein, mein Bruder ist ein Schmarotzer. Erzähl uns von deinem Bruder. Also es geht darum, ich bin Soldat. Ja. Und ich wohne mit meiner Verlobten zusammen und wir haben eine Zweiraumwohnung. Mhm. Und meine Mutter hat meinen Bruder rausgeschmissen. Mhm. Und jetzt wohnt er bei uns. Wie alt ist denn der Bruder? Und der ist 20. Ja. Warum hat die Mutter ihn rausgeschmissen? Weil er musste seinen Grundwehrdienst machen bei der Bundeswehr oder sollte. Ja. Hat das abgebrochen, hat dann eine Zivildienststelle gekriegt. Ja. Hat die auch abgebrochen. Mhm. Und deswegen hat sie ihn rausgeschmissen. Das ist bis hierhin und nicht weiter. War die Mutter rigide? Genau. Ja. Wie lange wohnt er jetzt schon bei euch? 6 Monate, also knapp ein halbes Jahr, ja. In einer Zweiraumwohnung? Ja. Zu dritt? Zu dritt. Du, deine Liebste und der Bruder? Ja. Was wirfst du ihm konkret vor? Was darf ich ihm vor? Also er ist, seitdem er bei uns wohnt, er steuert kein Geld bei. Normalerweise müsste er Geld vom Jobcenter kriegen, geht aber nicht dahin, um überhaupt irgendwas zu beantragen. Mhm. Ich bin selten da. Ich bin jetzt 5 Wochen krank geschrieben. Ich bin jetzt seit längerer Zeit schon zu Hause. Ja. Und seit in dieser Zeit war, also wenn er nach Hause kommt, dann ist es, also wenn er mal nach Hause kommt, ist es früh um 3, 4. Ach so, wo treibt er sich denn rum? Der ist beim Kumpel, ein Kumpel von ihm und wenn er nach Hause kommt, ist er auch betrunken. Und woher hat er das Geld, um zu trinken? Ja, da muss ich dazu sagen, ich bin so blöd und gib ihm das. Ach, du gibst ihm noch Geld? Ja. Wie viel? Das kommt drauf an, manchmal sind es 30 Euro, manchmal ist es mehr. Wie oft? Eigentlich täglich. Wie bitte? Du gibst ihm täglich 30 Euro? Damit er sich die Kante geben kann? Bist du wahnsinnig? Ja. Der hat überhaupt kein Geld zur Verfügung im Moment? Gar keins. Weil er seinen Hintern nicht hochkriegt und nicht zum Jobcenter geht. Genau. Und das Geld, was er ausgibt für Genussmittel, das gibst du ihm? Das kommt doch von mir. Und Essen, wo passiert das? Das auch hier. Also meine Verlobte kocht für ihn und macht auch die Wohnung sauber. Also er macht gar nichts. Was sagt denn deine Mama dazu? Ja, sie sagt, ich soll ihn rausschmeißen. Warum tust du es nicht? Ich kann das nicht. Warum nicht? Das ist mein Bruder. Na und? Der Kerl ist 20. Ja, also. Ich muss dazu sagen, wir haben damals, mein Vater hat uns verlassen und seitdem er weg ist, bin ich halt irgendwo die Vaterersatzrolle. Ja. Ja, und ich weiß nicht, ich kann das nicht. Aber zur Vaterersatzrolle gehört natürlich die Vaterliebe, da hast du schon recht. Aber auch, dass man auch Linien einem Sohn zeigt und Grenzen zeigt. Das ist ja die Kunst der Erziehung, dass man beides unter einen Hut kriegt, die Liebe und die Grenzen zeigen. Redest du denn mit ihm offen über die Situation? Ich habe schon zigmal zu ihm gesagt, er soll seinen Hintern hochkriegen, ja, unten soll er zum Jobcenter gehen, soll sich kümmern und ich bin ja selten da. Naja, im Moment bist du viel da. Ja. Ja. Ich meine, das wäre ja das Allerwenigste, dass er zum Center geht. Abgesehen davon könnte man ja auch verlangen, er ist 20 Jahre alt, dass er sich um eine Arbeit bemüht. Ich glaube, das hat er nicht erfunden. Also Arbeit hat er nicht erfunden, arbeiten gehen. Er könnte auch jobben gehen, er könnte Zeitung austragen gehen oder irgendwelche Hilfsjobs machen. Mhm. Dann geht er lieber zum Kumpel und macht da seinen Job. Also sein Job ist zurzeit beim Kumpel eindringen. Mhm. Was für einen Schulabschluss hat er? Oh, ich glaube gar keinen. Wie? Du sagst, ich glaube gar keinen, das weißt du nicht? Also 8. Klasse ist abgegangen, hat produktives Lernen gemacht. Ein Jahr hat auch einen Abschluss gehabt, aber ich weiß nicht, ob das ein Abschluss ist, ein Schulabschluss ist. Ja. Und warum setzt du den nicht unter Druck, dass der eine Lehrstelle sich sucht? Hm. Ich glaube, da fehlt mir irgendwo die Konsequenz zu. Hört sich so an, hast du recht. Ja. Was sagt denn deine Verlobte zu der Situation? Äußert sich quasi gar nicht. Also sie sagt, du Schatz, mach dies, mach das, sag ihm das. Wenn er aber kommt und ich bin nicht da, dann kocht sie für ihn und macht das und alles, drehe ich den quasi in Arsch nach. Achso, die ist genau wie du. Hm. Hast du Sorge? Vermutlich dann aber nicht, dass es zu Spannungen zwischen dir und deiner Verlobten wegen des Bruders kommt? Kaum. Nee. Es gibt zwar mal so ein paar Dispute, wo wir dann nochmal diskutieren und sagen so und so, aber im Großen und Ganzen sage ich, wir streiten uns wegen ihm kaum. Du sagst, eine Zwei-Zimmer-Wohnung ist das. Gehört zu diesen zwei Zimmern noch eine separate Küche? Ja, ja. Das heißt, man kann sich dann in die Küche schon auch noch zurückziehen? Mhm. Ja. Ja, ich dachte, es wäre so, die Küche wäre in einem Raum mit drin. Das ist dann nicht der Fall. Also wir haben Stube, Schlafzimmer, die Küche. Und er? Und also ich und meine Verlobte überschlafen im Schlafzimmer, ist ja klar. Ja. Und er eben halt im Wohnzimmer. Ja, ja, klar. Was meint er denn, wie das so jetzt so die nächste Zeit, oder wie lange soll das so weitergehen? Ich weiß es nicht. Ich rechne das mal zusammen, wenn du dem fast jeden Tag 30 Euro gibst, da kommt ja eine ganze Menge Kohle zusammen im Monat. Ja, das stimmt. Kannst du das? Fast, also ich verdiene nur ein bisschen was beim Bund, also ein Drittel davon geht an meinen Bruder. Ich wundere mich, dass eure Mutter so konsequent ist und hat ihn rausgeschmissen. Hm. Wie erklärst du dir das? Und die ist konsequenter wie ich. Fragt die oft nach, wie die Situation ist? Kaum. Also wenn wir telefonieren, wir sprechen dann über die Situation, wie es jetzt ist. Ja, nicht über meinen Bruder, sondern wie es mir geht und wie es ihr geht. Hm. Fragt aber auch kaum nach. Wohnt die in deiner Nähe? Das sind so 100 Kilometer ungefähr. Achso, na gut, das ist dann schon ein bisschen auseinander. Hm. Ja. Mensch, Ronny, also bei allem Verständnis für deine Bruderliebe, die ja natürlich toll ist, wenn man enges, inniges Verhältnis zu seinem Bruder hat. Aber ich glaube, mit diesem Verhalten schadest du dem mehr, als dass du ihm nutzt. Denn du, also schmeißt ihn raus oder wie? Na, du förderst ja seine Trägheit. Ich finde, du solltest dem ein Ultimatum setzen und sagen, Junge, pass mal auf, ich bin immer für dich da, aber jetzt ist Schluss, jetzt musst du dich um etwas bemühen. Und wenn du bis da und da das mindestens nicht das gemacht hast, dann ist hier nichts mehr mit lustig bei uns. Hm. Ich meine, zumindest das kann... Ja, na gut, aber da musst du dich immer ein bisschen aufraffen. Wirst du jetzt dein ganzes Leben lang deinen Bruder mit als Schmarotzer an deiner Seite durchziehen? Nicht wirklich. Also Conny, ich plädiere wirklich. Ja nicht dafür, dass du zu deinem Bruder schlecht sein sollst, missverstehe mich nicht. Hm. Sondern, dass du einfach nur eine Grenze aufziehst. Der Kerl ist 20 Jahre alt, ich gehe mal davon aus, dass der gesund ist. Ist das so? Hm, der ist gesund. Ja, so. Dann muss der doch auch sein eigenes Leben in die Hand nehmen. Wenn der so betüttelt wird, kriegt der nie die Beine auf die Erde und nie eine Verantwortung für sein eigenes Leben hin. Das meine ich damit. Ja. Also setze ich ihm quasi ein Ultimatum und sage, naja, bis dann und dann. Ja, das erste Ultimatum ist ja, dass du ihm sagst, du gehst jetzt bis innerhalb der nächsten Woche ins Jobcenter. Ja. Das ist schon mal der erste Schritt. An, ja. Ja, das ist der erste Schritt. Das ist ja nur wirklich keine große Aktion für ihn, das zu machen. Er hat ja 24 Stunden Zeit am Tag. Hm. So. Bis er nachts um 3 erst nach Hause kommt, steht er erst mittags auf. Ja, gut. Das muss dann halt etwas verändert werden. Und dann musst du mit dem über seine Perspektiven reden, wie er sich das weiter vorstellt und so weiter und so weiter. Aber du darfst es nicht so laufen lassen. Sonst bist du mit dafür verantwortlich, wenn der irgendwann wirklich mal überhaupt nicht mehr die Kurve kriegt. Ja. Ja. Mehr kann ich nicht sagen dazu, Ronny. Musst du was machen, ja. Wünsche dir alles Gute und schönen Gruß an deine Verlobte. Mach ich. Alles Gute, tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, Schmarotzer, das ist unser Thema heute Nacht. Wer von euch ist ein Schmarotzer, vielleicht sogar ein bekennender Schmarotzer und sagt nur, so wie es ist, ich fühle mich wohl, ich hab's gut und ich habe auch gar kein schlechtes Gewissen. Oder wer von euch lebt mit einem Schmarotzer vielleicht zusammen? Und so wie Ronny das gerade erzählt hat und ihr habt irgendwie nicht den Dreh raus, mit dem Schmarotzer richtig umzugehen, weil ihr wiederum ein schlechtes Gewissen habt oder weil es ein Partner ist oder der Sohn ist oder wie bei Ronny der Bruder ist. Telefonnummer 0800 220 5050, kostenfrei für euch, oder ihr mailt uns domian@wdr.de. Hier ist Edgar. Edgar ist 49. Guten Morgen, Edgar. Ja, hallo. Morgen. Hallo, Edgar. Auch ein Opfer von einem Schmarotzer? Nein, im Gegenteil. Ich bin selbst Schmarotzer, also werde ich jedenfalls bezeichnet. Ah. Wer bezeichnet dich denn so? Man spricht es nicht direkt aus, aber man denkt es von mir, will ich mal so sagen. Ne? Wer denkt denn das? Ja, Freunde, Bekannte, entfernte Bekannte und so weiter. Und warum glaubst du, denken die das? Ja, weil sie mich für arbeitsfähig halten und nicht so recht erkennen können, ob ich bemüht bin, mir eine Arbeit zu besorgen, womit sie recht haben. Ja. Also du bist nicht bemüht, dir eine Arbeit zu suchen? Nicht unbedingt, nicht im Sommer, ja. Wenn es draußen so schön ist wie heute, ja. Also nur wenn schlechtes Wetter ist, würdest du gerne arbeiten? Ja, im Winter wäre ich vielleicht geneigt, einen Job anzunehmen, ja. Verstehe. Um über die dunkle Jahreszeit zu kommen. Wie lange bist du denn schon ohne Job? Ja, seit circa 15 Jahren. Oh, lange Zeit. Ja, mit Unterbrechungen. Ich habe ab und zu mal wieder einen Job angenommen. Und was hast du denn früher beruflich gemacht? Ich bin gelernter Maurer und Betonbauer mit Meisterbrief. Oh. Und wie kam es, dass du das ist doch eigentlich ein gefragter Job. Wie kam es, dass du in die Arbeitslosigkeit gekommen bist damals? Das war so, dass die Firma, bei der ich damals gearbeitet habe, in Konkurs gegangen ist. Dann wurde ich zum ersten Mal offiziell arbeitslos. Und da gab es nicht schnell irgendeine Anschlussarbeit? Dann hatte ich erstmal das hätte es eventuell gegeben zu der Zeit, aber ich wollte erstmal was anderes machen. Ich hatte einiges an Geld angespart und bin dann in der Welt rumgedüst, will ich mal sagen, ja, und wollte mal ein bisschen was von der Welt noch kennenlernen. Ich wollte also nicht mein ganzes Leben fristen, indem ich da nur arbeite. Ich wollte auch mal sehen, wie es woanders zugeht. Das habe ich dann auch gemacht. Ja. Ist ja auch zunächst mal nichts gegen einzuwenden, wenn man das mal eine Weile macht und man angespart hat. Aber dann kam eine Zeit, da war das Angesparte war weg. Das war weg, aber nicht durchs Reisen, sondern durchs Zocken an der Börse. Ja. Ach, das hast du auch gemacht? Das habe ich auch gemacht, ja. Das heißt, wie viel Geld? Wie viel Geld ist da durch die Lappen gegangen? Ja, so 160.000 Euro. Boah, so viel Geld hattest du? Hatte ich, ja, durch den Hausverkauf. Ja, ich bin Mauer- und Betonbauer, wie gesagt, und habe auch mein eigenes Haus gebaut, habe das hinterher mit gutem Gewinn verkauft und das ist dann durch leichtsinniges Zocken an der Börse dann den Bach runtergegangen. Hast du heute Schulden? Ja, ich habe Schulden, ja. Wie hoch sind die Schulden? Ja, in der gleichen Höhe circa. In der gleichen Höhe? Mhm. Boah. Und du lebst von Hartz IV? Ich lebe von Hartz IV. Alles andere würde mir ja abgenommen. Was ich darüber hinaus verdienen würde, würde mir ja abgenommen, ja. Arbeitest du schwarz? Nein, zurzeit nicht. Habe ich schon gemacht, reichlich auch gemacht, aber zurzeit nicht. Was natürlich illegal ist, ist dir klar, ne? Und das ist mir klar, ja. Das ist aber allgemeiner gesellschaftlicher Konsens, will ich mal sagen, ja. Ja, muss man dann trotzdem da nicht mitmachen? Müsste man nicht, aber es wird allgemein. Erzähl mir doch mal bitte, auf wie viel Geld du mit allem, was du an, was dir zusteht, wie viel Geld hast du zur Verfügung im Monat? Ich bekomme den Regelsatz. Das sind jetzt, glaube ich, 356 Euro, ja. Plus Miete. Ja. Und teilweise Nebenkosten, ja. Und kommst du damit zurecht? Ich komme damit zurecht. Ich habe meine Ansprüche extrem reduziert. Also Fernreisen wie nach Kuba oder Sri Lanka ist nicht mehr drin, ja. Ja. Und es gibt aber hier in Deutschland auch viele schöne Orte zu besichtigen. Da muss man die in ferne Länder schweifen. Also es bietet sich so viel hier. Lebst du alleine? Ich lebe alleine, ja. Mhm. Du hast gerade am Anfang gesagt, das hört sich so an, als hättest du so überhaupt keinen Bock auf Arbeit. Was? Nicht wirklich, nicht wirklich. Also was ist schlecht? Was ist schlecht an Arbeit? Ich bin von Natur aus nicht faul, aber also arbeiten kann der Sinn des Lebens nicht sein. Ja, ich habe da Leute gesehen, die allein schon unter Kurzarbeit gelitten haben, dass sie zum Arzt müssten. Also ich glaube, sowas könnte mir nicht passieren. Also ist dein Seelenzustand ist okay? Ist okay. Trotz der Schulden. Ja, ich fühle mich also schlechter, wenn ich regelmäßig arbeiten müsste. Also ich habe schon in der Leiharbeit gearbeitet. Da ist es mir so dreckig gegangen, dass ich regelrecht einen Saufdruck wieder bekommen habe. Ich bin auch Alkoholiker, muss ich dazu sagen. Also. Da ist es mir also richtig schlecht gegangen, ja. Unter irgendwelchen Leuten zu arbeiten, da die an für sich weniger qualifiziert sind als ich und mich von denen dann rumkommandieren zu lassen. Also das hat mir geschadet. Du bist ja ein ausgewiesener Fachmann, so habe ich es gerade verstanden. Wenn du dich richtig bemüht hättest, hättest du ja sicherlich auch einen Job bekommen, der für dich adäquat gewesen wäre und deinem Geschmack entsprochen hätte. Ja, vor 15 Jahren noch, heute ist das nicht mehr der Fall. Heute ist es nicht mehr der Fall. Ich bin zu lange raus aus dem Job und um da in eine Position zu kommen, wo man nicht mehr selbst Hand anlegen muss, ist schwierig. Mhm. Es werden da spezielle Kenntnisse vorausgesetzt, computermäßig, das kann ich also versorgen. Da ist man schnell raus. Nun werden sicher viele Leute sagen, vielleicht sagen das ja auch einige in deinem Umfeld, der hat die Chance verpasst zu arbeiten und jetzt füttern wir den durch. Wir arbeiten. Und der macht sich ins Leben für den. Was sagst du denen? Ja. So sehen das einige. Ja, ich würde sagen, mach das doch genauso, wenn er neidisch auf mich zeigt. Ja. Dann irgendwann gäbe es gar nichts mehr, dann würde alles zusammenbrechen. Dann, ja, das sollte man mal ausprobieren, man weiß es ja nicht. Ich, ne? Also ich hoffe, dass Arbeit als solches hat für mich keinen Wert. Ja, was, ich weiß es nicht. Also der Mensch ist nicht zum Arbeiten geboren. Man ist als Jäger und Sammler geboren und dann hat man nur das getan, was nötig war zum Überleben. Heute ist Geld verdienen als solches wird als Wert in unserer Gesellschaft dargestellt. Finde ich eine Position. Das ist mein Ding. Finde ich eine Position. Nee, ich finde das eine Position, die durchaus nachdenkenswert ist, die du gerade gesagt hast. Aha. Dann aber konsequent, dann nimm auch nichts zum Staat an. Dann schlag dich irgendwie durch. Ja, habe ich auch schon dran gedacht, ja. Habe ich auch schon dran gedacht. Es gibt ja eine Frau, die geht damit sogar durch Talkshows und genau, so weiter. Genau, habe ich auch schon gesehen, ja. Genau. Ohne Geld, ja. Ist vielleicht eine gute Geschäftsidee, will ich mal sagen, ja. Aber ich möchte nochmal ernsthaft, dich plagt kein schlechtes Gewissen der Gesellschaft nicht wirklich, gegenüber? Nicht wirklich, nein. Du kennst doch nur wirklich die Kumpels, die auf dem Bau arbeiten. Das ist ein harter Job. Tausende arbeiten hart in Deutschland. Du hast kein schlechtes Gewissen denen gegenüber, dass du auf deren Kosten lebst? Ja, was heißt auf deren Kosten? Ja gut, die zahlen Steuern. Ich habe hier auch 20 Jahre lang Steuern bezahlt und habe dann auch, war nicht wirklich sauer auf die arbeitslos waren zu der Zeit. Das könnte ich so nicht sagen, ja. Nur ich sehe, wie das Geld hinterher, was der Staat einnimmt, verteilt wird. Oder wenn ich sehe, wie es verteilt wird, und zwar höchst ungerecht, ja. Die Reichen werden immer reicher, der Armen werden immer ärmer. Bankmanager, die Verantwortung haben und dafür verantwortlich sind, Milliardensummen in den Sand gesetzt zu haben, werden mit goldenem Handschlag verabschiedet und die werden als Stützen der Gesellschaft bezeichnet. Das sind die wahren Sozialschmarotzer, die einen riesen Schaden anrichten an unserer Gesellschaft, aber höchstes Ansehen genießen. Hast du voll recht. Auch das sehe ich. Alleine der Schaden, den die Banken angerichtet haben von mehreren 100 Milliarden Euro, davon könnte man die Hartz-IV-Gemeinde, ich weiß nicht, irgendjemand hat es mal ausgerechnet, wie viel 100 Jahre von bezahlen. Ja, okay, die Sozialschmarotzer, die sitzen ganz woanders. Okay, Edgar, bin ich auch auf deiner Seite. Aber ein Unrecht rechtfertigt noch nicht das andere Unrecht. Da hast du recht, ja. Ich habe auch schon manchmal doch ein schlechtes Gewissen, ja. Also ich meine, du bist ja jetzt in einem Alter, wo sowieso nichts mehr. Da bist du wirklich aus deinem Job raus mit 50. Da wirst du, selbst wenn du es wirklich würdest wollen, geht's nicht mehr, ne? Ja, ich könnte jetzt noch eine weitere Story erzählen. Ich habe auf eigene Initiative ist mir eine Fortbildung genehmigt worden, auch an der ich auch dann teilgenommen habe. Mhm. Die ist dann aber mittendrin abgebrochen worden, weil sich herausstellte, dass ich einen Eintrag im Führungszeugnis habe. Ja. Mhm. Mhm. Warum hast du den Eintrag? Alkoholdelikt. Man hat mich betrunken auf dem Fahrrad erwischt im Jahre 2002. Ah, ja. Und das hat dann dazu geführt, dass man die Ausbildung zum Busfahrer, die ich jetzt machen wollte, unterbrochen hat, indem man gesagt hat, der Mann muss erstmal eine MPU machen. Mhm. Und ich habe mich erkundigt, ich muss dann eine vorgeschaltete Schulung machen müssen. Kostet mich circa 2.000 bis 3.000 Euro. Das Geld habe ich nicht. Mhm. Das Jobcenter bezahlt es mir auch nicht, hat aber schon 9.000 Euro für mich ausgegeben, weil die Maßnahme schon 4 Monate lief. Das ist ja interessant. Ich halte mal fest. Das Geld ist weg. Ich halte mal fest, da ist ja doch dann eine Initiative von dir gewesen, dass du noch was machen möchtest. Ist richtig. Und jetzt ist wieder alles durch unglückliche Umstände kaputt gegangen. Dumm gelaufen, könnte man so kann man sagen. Ja. Lass mich noch eine Frage stellen, Edgar, zu deinem Alkoholproblem. Bist du akut Alkoholiker zur Zeit? Ich bin Quartalssäufer, will ich mal sagen. Ja, ich habe auch schon 2 Langzeittherapien hinter mir. Mhm. Ja, hat leider nichts gefruchtet. Da habe ich wirklich ein schlechtes Gewissen. Da ist auch Geld für ausgegeben worden. Ich bin dann nach mehr oder weniger kurzer oder langer Zeit wieder rückfällig geworden. Und das hat ja auch letztendlich dazu geführt, dass ich jetzt die Fortbildungsmaßnahme, die nicht weitergeführt wurde. Ne? Obwohl ich das nicht gewusst habe, dass ich ein Führungszeugnis brauche. Ich bin vorher gefragt worden, haben Sie den Führer schon abgenommen bekommen? Habe ich wahrheitsgemäß beantwortet. Läuft gegen Sie ein Verfahren zurzeit? Habe ich wahrheitsgemäß beantwortet. Halten wir fest. Ja. Das zu der Arbeitslosigkeit haben wir ausgiebiges besprochen. Die Sache mit dem Alkoholkonsum nehme ich wirklich sehr ernst auch, weil du dich auch kaputt machst damit. Da muss was geschehen. Ja, ich wundere mich überhaupt, dass ich noch am Leben bin. Nachdem, was ich an mich hineingeschüttet habe, müsste ich schon dreimal klinisch tot sein. Ich möchte gerne, dass in dieser Richtung, was den Alkohol anbelangt, mein Psychologe noch ein paar Worte mit dir spricht. Bist du einverstanden? Ach ja, also ich habe schon so viele Gespräche geführt, also unendlich. Hast du dich aufgegeben? In der Richtung wohl ja. Nein. Hey, komm. Komm, ein Versuch noch. Das schadet nichts. Er ruft dich gleich nochmal an. Ja. Ihr redet mal noch ein bisschen miteinander. Vielleicht gibt es ja doch noch irgendeinen Ansatzpunkt. Aufgeben ist das allerletzte. Wir rufen dich nochmal an, okay? Ja, dann bitte noch einen schönen Abend oder einen schönen Morgen. Das machen wir, Edgar. Du legst bitte auf und Henning ruft dich gleich an. Alles klar. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, danke. Tschüss. Ja, tschüss. Schmarotzer. Das ist unser Thema. Und zu diesem Thema hat Melanie angerufen und Melanie ist 27. Hallo Melanie. Hallo. Hallo Melanie. Eine Schmarotzerin? Nein. Nein? Nein. Du willst mir von einem Schmarotzer erzählen? Ja, was generell. Also ich bin seit 3 Jahren bei einer Zeitarbeitsfirma und wenn es hochkommt, eventuell 100 oder 200 Euro mehr im Monat und dafür gehe ich 3 Schichten arbeiten. Ah. Ja. Und da wird einem ganz schlecht. Also mir persönlich. Also wenn ich dann sowas höre. Wie gerade von Edgar. Ja, zum Beispiel, oder von anderen. Also du bist jemand, der sagt, ich will auf keinen Fall der Gemeinschaft zur Last fallen, ich geh arbeiten. Richtig, genau. Also ich bin jetzt vor 3 Jahren aus dem Ruhrgebiet hier runtergezogen, ins Rheinland, und weil unten im Ruhrgebiet nichts mehr ist. Und ich könnte damit nicht, ich kann das nicht. Das ist, ich möchte gerne am Ende des Monats sehen, ich weiß, wofür ich gearbeitet habe. Erzähl doch mal genau, was du machst und wie hoch die Arbeitsbelastung und Zeitbelastung ist. Also ich bin also eigentlich nur eine einfache Produktionshelferin. Was heißt das? Bist du an der Maschine irgendwo oder? Auch, also unter anderem ja. Ja. Arbeite halt 3 Schichten, Früh-, Spät-, Nachtschicht. Ja. Manchmal sogar 52 Stunden die Woche. Ja. Bis Wochenende rein, also viel im Sommer. Bin ja nicht nur ich, sondern auch viele meiner anderen Kollegen. Ja. Für 7,61 Euro die Stunde. Für 7,61 Euro? Genau. Das ist nicht viel. Das ist im Moment der Tarifvertrag. Mhm. Das sind dann im Monat, was hast du da netto, ganz netto rein auf der Tasche? Also in der Tasche? Kommt drauf an, wie viele Nachtschichtwochen, so, ja, 8.000, 9.000 Euro, kommt immer drauf an. Also 800, 900 Euro oder 1.000 Euro? Genau, es kommt immer halt drauf an, wie viel Nachtschichten, wie viel Zulagen, wie viel Wochenende. Mhm. Ist halt auch nicht viel, ne? Wenn man dann abrechnet Miete und was so abgeht. Genau. Und vor allen Dingen, ich stelle mir den Job auch anstrengend vor. Er ist auch anstrengend, ja. Also das ist, also man muss halt genau gucken, ein Knochenjob. Ich meine, der macht Spaß. Ich meine, das habe ich auch arbeiten hier unter anderem. Man kommt auch unter Leute, weil man ist ja nicht die Einzige. Mhm. Ich spreche ja quasi, ich denke mal, für ganz viele Leute, denen es ähnlich geht. Und also es ist ja auch vor allen Dingen, du machst die gleiche Arbeit, kriegst weniger Geld. Und wenn dann reduziert wirst, bist du die Erste, die geht, mhm, ne? Mhm. Ja, das finde ich das Gemeine immer bei diesen Zeitarbeitsgeschichten. Du hast mit Kollegen zu tun, die dasselbe machen wie du. Richtig. Und die kriegen erheblich mehr Kohle als denn du. Und du fliegst unter Umständen auch als Erster raus, wenn irgendwas, wenn Engpässe sind. Richtig, genau. Mhm. Was hast denn du gelernt? Gar nichts. Also ich habe meine Abschlüsse gemacht. Ich habe auch damals angefangen, bin krank geworden. Mhm. Man war ich zu alt. Hab mich auch beworben, klar. Aber gegen die jüngere Generation hatte man keine Chance mehr. Ja, was für Abschlüsse hast du? Ich habe einen Realschulabschluss mit Qualifikation. Ah ja, na immerhin. Ja, immerhin, aber es ist heutzutage, ich meine, Ausbildung, sind wir mal ganz ehrlich, du machst die 3 Jahre Ausbildung und danach wirst du sowieso nicht übernommen. Wenn man mal so guckt, du wirst das Arbeitsamt vermittelt nur noch ein Zeitarbeitsamt, ne? Mhm. Es ist schon traurig. Wenn du jetzt nicht diese Zeitarbeit machen würdest, was wäre dann? Keine Ahnung. Ich glaube, heutzutage denke ich vielleicht auch Arbeitsamt oder keine Ahnung, putzen, weiß man nicht. Mhm. Gibt es ja doch eine ganze Menge Leute, die ähnlich denken wie Edgar und auch jünger noch sind, die wirklich auch, Edgar ist ja nun schon älter und da ging es ja jetzt sowieso nicht mehr. Hast du so jemanden schon mal kennengelernt? Ja, damals von meinem Ex-Freund die Schwester, also das war auch so ein Herzblatt, mal hier, mal da, aber es war halt nicht der Traumjob dabei, wo man, keine Ahnung, sag ich mal, ein 5 netto rauskriegt, am besten noch, ne? Mhm. Arbeitszeiten von 9 bis 15 Uhr oder so und die mir dann immer erzählen wollte, keine Ahnung, wenn ich dann am Wochenende nicht mitfeiern wollte zum Beispiel, weil ich arbeiten musste, ja, ich wäre ja so uncool, wo ich sagte, Mädchen, ich habe 8 Stunden hinter mir und ich muss morgen auch nochmal. So, da habe ich keine Lust drauf. Man muss ja auch gucken, 3 Schichten, man hat nichts wirklich vom, ne? Man muss gucken, Familie, Freunde, Haushalt. Hast du einen Freund? Nein, im Moment nicht. Mhm. Ich hatte jemanden, also wir haben auch im Schichtdienst gearbeitet, das war also auch sehr anstrengend. Wir haben alles. Vielleicht könntest du es nochmal formulieren, du hast es am Anfang auch schon so ein bisschen gesagt, warum du diese ganze Belastung auf dich nimmst. Warum? Weil ich mir, wenn ich mir was kaufe, sagen möchte, dafür habe ich gearbeitet. Dafür stehe ich morgens so 3:45 auf, ziehe eine ganze Nacht durch, bin am Wochenende im Sommer oder generell, wenn andere feiern gehen, arbeiten gewesen und das ist meins. Das heißt, wenn ich mir zum Beispiel meine Nägel machen lasse, dafür habe ich gearbeitet. Mhm. Oder wenn dein Geld. Es ist mein Geld, genau. Ich brauche niemanden Rechenschaft ablegen, wie beim Amt. Ich brauche mich nicht öffnen. Also beim Amt musst du ja wirklich, was hast du, was so und so und so. Mhm. Ich kann sparen. Wenn ich im Urlaub war, weiß ich, ich habe dafür das ganze Jahr gearbeitet. Was empfindest du, wenn du, zum Beispiel, da sieht man das im Fernsehen ja manchmal auch, dass Leute dann so ganz cool oder kalt sagen, ist mir alles egal, ich presse den Staat aus, soweit es irgendwie möglich ist. Was empfindest du da? Mir wird schlecht. Ich sage immer, jedes zweite Handy oder so, überfeiere ich nicht, gehört mir auf der Straße, mir und den Leuten, die arbeiten gehen. Mhm. Wenn ich dann höre, ich habe das und das neu und frage, was machst du, ja nichts, denke ich mir, das ist eigentlich meins. So, dafür war ich arbeiten. Wenn ich meine Steuerabzüge sehe, dann wird mir schlecht. Das stimmt. Du sagte der Edgar gerade noch ein Argument, was ja viele Leute auch sagen, es wird so unglaublich viel Geld verprasst und die Großen, die Banker und so, die kriegen dann noch ihre Abfindung hinterhergeschmissen und das kostet dem Staat Milliarden. Warum soll ich dann nicht auch auf Kosten des Staates leben? Ja, also nee, das wird mein Stolz und meine Ehre. Das ist einfach. Es geht ja, wie du arbeitest, alle Menschen arbeiten, also viele Menschen arbeiten, stehen morgens früh auf und ich finde es nicht in Ordnung. Ich bin jetzt erst 27, ich muss noch ein paar Jahre. Genau, das wollte ich jetzt fragen. Du bist 27 erst. Wie stellst du dir so deine Zukunft vor? Wo soll es hingehen? Ja, also wir haben ja die Hoffnung, es wird ja gekämpft für die Zeitarbeiter. dass sich das irgendwann mal ändert. Ich meine, in der Stahlindustrie haben sie es ja schon geschafft. Aber viel Hoffnung sehe ich da eigentlich nicht. Aber ich sehe da auch generell nicht viel Hoffnung. Weil also wenn ich dich frage, was wäre so im beruflichen Sinne dein Traum, was würdest du antworten? Mein Traum? Irgendwas im Büro, Rechtsanwalt, Fachangestellte oder so. Ah, sowas. Ja, auf jeden Fall eine Festanstellung, eine ordentliche Festanstellung. Richtig. Das wäre das Erste wahrscheinlich schon mal, ne, was du dir wünschst. Genau. Aber hör mal, du bist 27, du wirkst ausgesprochen pfiffig und selbstbewusst. Kannst du dich nicht nebenher noch irgendwie versuchen zu qualifizieren, dass du dann doch vielleicht in so einen Bereich gehst, von dem du träumst? Ich meine, das ist leicht gesagt, bei drei Schichten ist mir schon klar. Das sind halt die drei Schichten und das fehlt, ich bin auch ganz, du bist nicht der Erste, der mich dort anspricht, dir fehlt dann auch irgendwann, es ist ja schon, auch wenn du Bewerbung schreibst, es kommen Absagen oder keine Ahnung, man ist demotiviert. Sondern sagt man sich lieber, ich gehe lieber da so arbeiten wie gar nicht, wie als zum Amt zu rennen und sagen, bitte. Diese drei Schichten, sag mal die Zeiten, wie die laufen, von wann bis wann? Also in der Frühschicht von 6 bis 14 Uhr, in der Spätschicht von 14 bis 22 Uhr und die Nacht von 22 bis 6 Uhr. Und was hast du morgen für eine Schicht? Spät. Spätschicht, das können wir gar nicht reden jetzt. Ja. Nee, genau. Ja, also das ist mir auch schon klar, wenn man so hart arbeitet, dass man da vielleicht auch keinen Bock mehr auf Schule hat nebenher. Dennoch solltest du es vielleicht überlegen. Also es geht ja um deine Zukunft. Wie gesagt, du bist noch sehr jung. Vor allem, ich habe den Abschluss dafür. Das ist immer das Traurige. Ich habe den Abschluss. Ich habe also so einen Notenschnitt 2,5 Deutsch 1, wovon eigentlich Wahnsinn, viele träumen. Wahnsinn, ne? Ja. Das ist natürlich traurig. Ja. Überleg's dir nochmal, Melanie. Also ich habe großen Respekt vor deiner Haltung. Ich finde es ganz toll, dass du auch sagst, aus Gründen des Stolzes und der Ehre mache ich das und ich will mein Geld verdienen, was ich dann auch ausgebe. Aber vielleicht noch ein bisschen mehr Energie vielleicht doch in die Zukunft investieren. Ja. Dass du irgendwann sagen kannst, gut, dass ich es damals gemacht habe. Heute habe ich einen noch besseren Job als damals. Ja. Ich würde es dir sehr wünschen. Dankeschön. Melanie, alles Gute. Schön, dass du angerufen hast. Ja, danke. Alles Gute. Tschüss. Ja, tschüss. 1.32 Uhr haben wir und unser Thema ist Schmarotzer und ich bin verbunden mit Stefanie und die ist 38. Guten Morgen, Stefanie. Ja, guten Morgen, Domian. Warum hast du zu dem Thema angerufen? Ja, und zwar war ich mit einem Mann zusammen, 3 Jahre lang. Ja. Und ich bin arbeiten gegangen und er hat vom Staat gelebt. Er hat Hartz IV bekommen. Und es war halt so, er hat innerhalb von 3 Tagen sein ganzes Hartz IV-Geld auf den Kopf gehauen. Innerhalb von 3 Tagen? Ja. Was hat er gemacht damit? Hat seine Handyrechnung bezahlt, hat sich irgendwelche Software, Hardware für den Computer gekauft. Und er hat also auch Cannabis konsumiert. Ja, und dafür ist das Geld dann halt draufgegangen. Und mit dem warst du 3 Jahre zusammen? Mit dem war ich 3 Jahre zusammen. Und du bist in den 3 Jahren einer normalen Tätigkeit nachgegangen? Ja, ich bin auch im Schichtdienst gewesen, beziehungsweise bin's wieder, immer noch. Und was machst du beruflich? Ich bin Krankenschwester. Ah, Krankenschwester. Und es war dann halt so, er hat seine Wohnung gehabt und die ihm vom Jobcenter finanziert wurde, hat sich aber zu 99% bei mir aufgehalten. Ja genau, wenn er schon in den ersten 3 Tagen das Geld verprasst hat, wie hat er sich die letzten 25 Tage oder 26 Tage des Monats ernährt und... Na, von mir. Nur von dir? Ja. Hat sich dann also teilweise auch von Freunden das Geld geborgt und Hast du ihm auch Geld gegeben? Teilweise ja. Und er hat sich das von Freunden geborgt? Ja. Und du hast ihn durchgefüttert? Ich habe ihn mit durchgefüttert. Er hat bei mir in der Wohnung alles genutzt. Er hat alles benutzt. Und ja, es war halt selbstverständlich. Ihm ging es gut und ich hatte Arbeit. Was hatte er denn vorher beruflich gemacht? Gar nichts. Gar nichts? Der hat noch nie großartig was gemacht. War dir das denn am Anfang nicht schon suspekt, als du ihn kennengelernt hast? Naja, ich meine, am Anfang hat er dann auch ein bisschen anders erzählt. Er versucht ja da rauszukommen und er versucht ja. Und dann hat er Maßnahmen aufs Auge gedrückt bekommen vom Jobcenter. Ja, denen ist er dann also auch nicht großartig nachgegangen. dann hat er eine Sperre bekommen, hatte dann also noch weniger Geld und ja, es ging halt alles auf meine Kosten. Ist er in deinem Alter? Ein klein wenig älter. Das heißt, das ist so ein Beispiel, da gibt es ja immer mehr Leute von, die noch nie in ihrem Leben gearbeitet haben und sich so durchlavieren und durchschnorren. Ja, genau, so ist halt die ganze Familie von ihm. Wie waren denn deine Gefühle dann so im Laufe des Zusammenseins mit diesem Mann? Also die Gefühle waren sehr lange sehr stark. Positiv? Ja. Und da hast du drüber hinweggesehen, dass er so drauf ist? Ja, genau. Und wann? Also teilweise habe ich auch so reagiert, um ihn zu halten. Weil du ihn unbedingt haben wolltest? Genau. Du warst halt verliebt? Auch, ja, genau. Ich habe halt unheimliche Angst auch gehabt vor dem Alleinersein. Ja. 3 Jahre. Nach wie vielen Jahren ist es gekippt? Deine Stimmung? Na, das war so nach 2,5 Jahren. Ach, so lange hat es gehalten? Ja, ja. Was schätzt du, über den Daumen gepeilt? Wie viel Geld hast du dem zugesteckt? Boah, also monatlich bestimmt 200 Euro. Boah. Das ist ja nun für das Gehalt einer Krankenschwester, die, wie ich ja immer sage und finde, dass ihr viel zu wenig verdient. Ich finde, ihr solltet viel mehr verdienen. Sind 200 Euro ja doch eine ganze Menge Geld. Ja. Das war halt so, ich bin mit ihm mit dem Auto hingefahren, ich habe ihm teilweise sein Kiffzeug besorgt, gekauft. Teilweise habe ich also auch mitgeraucht durch ihn, was ich also vorher eigentlich nie gemacht habe und seitdem auch gar nicht mehr anfasse. Meine Tochter hat drunter gelitten. Ach, es gibt auch noch eine Tochter? Mhm. Wie alt war die zu der Zeit? Die war 11, 12 Jahre alt. Ja. Die hat also mit runtergelitten. Ich konnte nicht richtig schlafen. Ich hatte eine Zwei-Zimmer-Wohnung. Er hat also permanent am Computer gesessen, gespielt, irgendwelche Sachen gemacht. Dieses Kind, von dem du gerade gesprochen hast, die Tochter, die hattest du aus einer früheren Beziehung? Ja, genau. Ja. Mit ihm hast du keine Kinder? Nein, es war so. Ich konnte irgendwann meinen eigenen Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen, dass ich dann also auch noch die Wohnung verloren habe. Wegen ihm quasi? Ja, mit. Mit, ja. Mit, weil es war also so, dass teilweise sein bester Freund sich bei uns aufgehalten hat, also bei mir mit, den ich dann auch noch mit durchgefüttert habe. Und dann hast du deine Wohnung verloren? Mhm, genau. Und was ist dann passiert? Meine Tochter war bei meinen Eltern und ich war bei ihm mit in der Wohnung. Mhm. Da stellte sich dann raus, dass ich schwanger bin von ihm. Und ich habe dieses Kind abtreiben lassen. Weil erstens mal habe ich zu dem Zeitpunkt schon gar keine Zukunft in der Beziehung gesehen. Mhm. Und ich wusste halt selber auch gar nicht, wie es mit mir weitergeht und mit meiner Tochter. Mhm. Wann bekomme ich eine Wohnung? Wo bekomme ich eine Wohnung? Wie geht es weiter mit der Arbeit? Dass ich also gesagt habe, ich kann dieses Kind nicht kriegen. Ich muss erstmal mit dem Kind, was jetzt da ist, klarkommen. Verstehe. Und mit mir selber, muss also selber erstmal wieder Fuß fassen. Diese Abtreibung, war die so ungefähr nach 2,5 Jahren Beziehung? Ja, ja, ungefähr. Und das ist ja dramatisch. Das heißt, dieser Mann hat dich finanziell ziemlich ruiniert. Jo. Und letztendlich dich auch noch in eine Situation gebracht, in der du dann zu einer Abtreibung dich entschieden hast. Ja, na, der Knackpunkt war einfach, der Tag dieser Abtreibung war halt da. Er konnte nicht mit mir mitkommen, um diesen Termin wahrzunehmen. Wollte er das denn auch, dass das Kind abgetrieben wird? Ihm war das völlig egal. Was soll ich ja? Ja, weil bei ihm ist ja nichts zu holen und ansonsten soll ich halt sehen, wie ich klarkomme. Und er konnte nicht mitgehen? Er wollte auch nicht. Ja. Na, also ihn hat das gar nicht großartig interessiert. Er hat dich allein gelassen. Ja, genau. Ich habe dann also diesen Termin wahrgenommen. Ich habe das ambulant durchführen lassen. Bin mit meinem Auto zu dieser ambulanten Arztpraxis gefahren. Mhm. Habe nach dem Eingriff meinen Vater angerufen. Mhm. Der hat sich dann in die öffentlichen Verkehrsmittel gesetzt, kam mich abholen, hat mich dann also mit meinem eigenen Auto zu ihm nach Hause gefahren. Mhm. Ich habe dann erstmal die Narkose ausgeschlafen, richtig. Mhm. Und der Knackpunkt fürs Ende der Beziehung war dann also auch, dass er sich den ganzen Tag lang nicht um mich gekümmert hat. Mhm. Also ihm war es dann abends auch wichtiger, mit seinem Freund, um die Häuser zu ziehen. Danach, nach diesem schlimmen Ereignis, hast du dich dann von ihm getrennt? Ja, naja, ich bin dann halt so lange, bis ich eine Wohnung hatte, bei ihm geblieben. Mhm. Und ja, bin dann also wieder in meine eigene Wohnung gezogen. Hat er die Trennung einfach so hingenommen? Jo. Nee. Doch. War also ein Typ, dem alles egal ist. Ja, genau. Mhm. Genau. Ich meine, er hat doch wieder eine Dumme gefunden, die alles zahlt. Bevor das zur Abtreibung gekommen ist, die Wochen vielleicht so davor, gab es da oft Streit zwischen euch? Weil da war es ja schon sehr angespannt, so wie du es gerade erzählt hast. Nein, eigentlich nicht. Du bist dann eine sehr Stille gewesen. Ja. Eine Dulderin. Mhm. Und das war dann zu viel, diese... Das war zu viel. Nachdem er mich also in der Situation alleine gelassen hat und abgeschoben hat, mit der Begründung, was willst du denn, es geht dir doch gut, habe ich dann gesagt, das bringt nichts. Wie lange liegt das jetzt zurück? Das ist jetzt 3 Jahre her. Hast du von dem nochmal was gehört? Selten. Also nichts Neues, nichts Besonderes? Na, ich weiß halt nur, dass er wieder mit einer Frau zusammen wohnt, die halt auch arbeiten geht und... Wenn du heute jetzt aus der Entfernung dir diese Zeit und all das, was da passiert ist, anschaust, wie beurteilst du das und wie beurteilst du dich in der ganzen Geschichte? Ich war blind und dumm. Also ich hätte da schon viel früher drauf kommen können. Viel früher, und, ne? Ja, und ich muss also ganz ehrlich sagen, bevor ich sowas nochmal habe, bleibe ich lieber mit meiner Tochter alleine. Mhm. Weil an diesen Mietschulden zahle ich heute noch. Und, wie viele Schulden hast du heute noch? Also das sind jetzt noch 4.000 Euro für diese Hausverwaltung. Mhm. Da geht das Handy. Ja. Schalt's mal eben ab. Mhm. Und wenn du jetzt auch aus der Perspektive betrachtest, dass er dich und diese ganzen Umstände, wie wir vorhin schon gesagt haben, in die Abtreibung hineingedrängt hat, wie stehst du heute zu der Abtreibung? Ich hätte das Kind gerne bekommen, aber die Umstände haben einfach dagegen gesprochen. Ja, das heißt, du bist mit ihr im Reinen und das... Ich bin mit mir im Reinen, weil ich hatte halt ein Kind oder beziehungsweise habe es ja immer noch. Genau, und hattest Verantwortung zu tragen. Genau, genau. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich zahle Steuern und alles, aber dieser Staat tut für Alleinerziehende so gut wie gar nichts. Mhm. Weil es war sehr schwer, eine Wohnung zu finden oder überhaupt irgendwas zu erreichen. Wenn du das so sagst, du hast es hart und schwer. Du bist alleinerziehend, du musst den Euro 5-mal rumdrehen wahrscheinlich, bevor du ihn ausgibst. Mhm. Und kriegst dann auf der anderen Seite solche Typen mit wie deinen Ex, der so vom Staat nur sich durchschmarotzt. Wie beurteilst du das? Ich finde es eine Sauerei. Also ich meine, ich sag immer, es gibt zwei Arten Hartz-IV-Empfänger. Es gibt die Hartz-IV-Empfänger, die in dieser Situation sind und dafür nicht können. Absolut. Wie beispielsweise durch irgendwelche Krankheiten, Unfälle. Genau. Oder auch wirklich durch Arbeitslosigkeit, die über die Leute gekommen ist. Ja. Und es gibt halt viele, wo ich mir sage, oh, the next generation Hartz-IV is born. Mhm. Weil... Ich sehe das also auch so, frühere Buddelkastenfreundinnen, die haben 5, 6, 7, 8 Kinder, sind nie arbeiten gegangen. Mhm. Von denen durfte ich mir dann früher immer anhören, ja, du bist ja mit deinem Kind nie auf dem Spielplatz, ja, wie auch, wenn ich arbeiten bin. Genau, ja. Dann habe ich zu hören gekriegt, ja, dann fährst du im Sommer weg, dann machst du dies, dann machst du das. Ja, das tut mir leid, mein Horizont ist ein bisschen höher wie knapp über den Windelrand. Ich habe auch unheimlich ungerne auf dem Spielplatz gesessen, weil es war mir einfach zu dumm. Es war mir einfach irgendwo geistig zu wenig, weil, ja, wo ist jetzt das beste Paket Windeln im Angebot und welcher Babybrei ist am besten? Und war mir einfach zu dumm. Stefanie, ich wünsche dir sehr, sehr, sehr von Herzen, dass du nie wieder auf so einen Typ reinfällst. Aber ich glaube, da hast du ausgelernt, ne? Ja, ich mir auch. Ja. Und wünsche dir eigentlich alles Gute und viel Glück und bring dein Kind gut durchs Leben. Das wünsche ich dir von Herzen. Ja, mache ich. Alles Gute, tschüss. Ja, okay, tschüss. Und wir machen weiter mit Mareike. Mareike ist 21. Guten Morgen, Mareike. Hallo. Hallo, Mareike. Schmarotzer heißt das Thema. Genau. Bist du eine? Ja, indirekt ja. Ehrlich? Erzähl, ja. Warum? Also ich habe letztes Jahr im Juni meine Ausbildung abgeschlossen zur Verkäuferin. Mhm. Eigentlich hätte ich zur Einzelhandelskauffrau gemacht. Das war nie mein Berufswunsch. Aber bevor ich ohne was dastehe nach meiner Schule, habe ich dann gesagt, mache ich erstmal sowas. Nur mein Ausbildungsbetrieb, der war dann so daneben. Dann habe ich gesagt, nee, das verkürze ich. Das ging dann auch noch, also 2 Jahre statt 3 Jahre. Mhm. Und danach habe ich mir, weil der Betrieb so, also ich war echt seelisch am Ende nach meiner Chefin, ja, da habe ich dann gesagt, ich mache jetzt erstmal so 1-2 Wochen, erstmal gar nichts. Einfach nur mal Urlaub quasi von der Arbeit. Und ja, danach, weiß ich nicht, bin ich irgendwie so ein seelisches Tief gekommen und beim Arbeitsamt wollten sie mir halt nur noch Verkäuferinnenstellen anbieten, mhm, was ich ja gelernt habe, aber mhm, das wollte ich halt nicht machen und so auf Umschulungen so sind sie gar nicht drauf eingegangen, mhm, und irgendwann habe ich dann gesagt, nee, ich gehe nicht mehr hin zu den Terminen, das war mir irgendwie, weil ich habe mich nicht beworben und nichts, ich hatte dann das Ultimatum bekommen, 20 Bewerbungen in 2 Wochen oder so, mhm, habe ich aber nicht geschafft und dann bin ich einfach nicht hingegangen und ich glaube, nach 3 Terminen, die ich dann versäumt habe, kam dann das Schreiben, dass ich nicht mehr arbeitslos gemeldet bin und keinen Anspruch mehr auf Leistung habe. Also mhm, ich bekomme jetzt keinen Hartz IV und nichts. Also ich bekomme kein Geld vom Staat. Gar nichts? Nee. Von was lebst du? Ich wohne noch zu Hause, Mama Hotel quasi. Ja. Und leider bekomme ich auch kein Kindergeld mehr, weil ich nicht mehr gemeldet bin. Und ja. Und das geht jetzt seit Sommer letzten Jahres so? Richtig. Was sagen denn deine Eltern dazu? Weiß ich nicht. Also zurzeit haben die, glaube ich, ganz andere Sorgen, weil meine Mama ist im November an Krebs erkrankt, mhm, und da haben die sich, glaube ich, damit gar nicht mehr beschäftigt. Mhm. Aber jetzt habe ich mir so gedacht, ich möchte gerne eine Ausbildung als Tierpflegerin machen und hier in der Nähe, da suchen die gerade eine Auszubildende. Mhm. Dafür müsste ich aber umziehen. Und ich habe mich einfach nicht getraut, mich da zu bewerben, weil ich hatte immer Angst, meine Mama dann alleine zu lassen, mhm, so mit der Krankheit. Und wie weit ist denn das von deiner Mama entfernt? Ich glaube, das wären 4 Stunden Zug. Oh ja, also das ist natürlich weit. Das ist ja weit. Mhm. Ja, und nie umgezogen oder so. Das ist natürlich ein Dilemma, in dem du da steckst. Richtig. Aber ich habe mich jetzt beworben und... Hast dich beworben? Richtig. Und erwartest wann Nachricht? In den nächsten Tagen, hoffe ich. Ja, und wenn dann die Zusage käme, was machst du dann? Ja, dann melde ich mich wieder beim Arbeitsamt, hoffe auf irgendwelche Zuschüsse für Umzug und Miete und eventuell, dass sie mir einen Teilzuschuss für einen Führerschein gewährleisten. Ja, aber das heißt, du wirst dann von deiner Mutter weggehen? Richtig. Wie schwer ist denn deine Mutter erkrankt? Es geht wieder. Also sie bekommt jetzt 7 Wochen lang Bestrahlung und mhm, ja, hoffen wir, dass es dann vorbei ist. Also kann man dich vielleicht ganz krass nicht so einen grundsätzlichen Schmarotzer nennen, sondern jemanden so auf so Zwischenzeit-Schmarotzer. Ja, so ein bisschen. Aber ich habe auch schon rausgehört, dass sich einmal die Ausbildung ziemlich runtergezogen hat. Ja. Und richtig, du warst danach ja auch seelisch relativ fertig, ne, wie du gerade sagtest. Ja. Also ich war dann, glaube ich, 2 Jahre lang, also während der Ausbildung hatte ich schon angefangen, da war ich dann beim Psychiater. Mhm. Und hinterher war ich dann auch noch da, aber irgendwann habe ich dann gesagt, nee, ich will einfach nicht mehr so über meine Probleme reden und mhm, dann habe ich den Kontakt dazu auch abgebrochen und ja, dann bin ich nur noch zu Hause. Und dann bist du zu Hause und das, was du so zu Hause brauchst an Kohle, kriegst du das von deinen Eltern? Ich habe noch ein bisschen was gehabt. Ach so, was gespart? Ja, so in etwa, ja. Mhm. Also ich habe nie alles ausgegeben, ich hatte noch ein bisschen was von der Ausbildung und... Aber stecken die Eltern dir noch was zu? Mhm. Nee. Achso. Mhm. Ja, so. Das reicht ja auch, was sie mir geben. Ich kann ja für Kosten nichts wohnen. Umsonst wohnen und essen, ne? Das ist ja natürlich ja, schon mal eine ganz... So, aber wenn man dann so zu Hause rumhängt, ist das nicht langweilig? Was machst du den ganzen Tag? Ja, ich bin leider computersüchtig. Das war auch... Ich habe mich dann immer so in die Spielwelt reingeflüchtet und... Das heißt, ja, wie viele Stunden am Tag verbringst du vor dem PC? Also meine Eltern haben zum Glück... eigentlich eine Zeitsperre so eingestellt. Also ich kann erst ab 3 Uhr so an den Computer. Mhm. Da ist der Raum vorher abgeschlossen und bis 22 Uhr dann. Oh, das ist natürlich dann schon harte Maßnahmen. Die zeigen mir, wie ernst das ist, wenn die den Raum absperren, dass du erst ab 3 Uhr da rein kannst nach Nachmittag. Richtig. Ist aber eigentlich nur vernünftig, weil ansonsten wäre ich von morgens bis abends durchgehend, nachts durchgehend da am PC und das. Und du spielst, oder was? Richtig. Mhm. Und das hier schon seit letzten Sommer? Ja, das hat dann während der Ausbildung angefangen und jetzt, wo ich halt mehr Freizeit habe, ist es halt immer mehr geworden. Das ist ja ein klares Suchtverhalten. Richtig. Wie kommst du denn damit zurecht, dass deine Eltern dir da die strikten Auflagen machen, nur in dem Zeitraum? Am Anfang, da war ich ziemlich rebellisch, also da habe ich mich dagegen gesträubt. Ich habe echt, ich glaube, meinen Vater auch zur Weißglut getrieben, aber irgendwie ist es ja richtig so, dass ich dann eine Grenze kriege. Mhm. Ansonsten wäre es ja grenzlos. Wie fühlst du dich denn dann, wenn bis 10 Uhr darfst du, ne? Ja, genau. So, wenn du um 10, wie geht das? Kommt dein Vater dann um 10 Uhr und holt dich raus aus dem Zimmer oder wie geht das? Ja, also wenn ich kann meistens so ein bisschen länger als 10 Uhr, so Viertel nach oder so, aber dann kommt er meistens schon und dann gibt es meistens Ärger. Und wie fühlst du dich dann, wenn du dann aus dem Raum raus musst und der Papa schließt ab? Im ersten Moment bin ich sauer, aber nachher vergesse ich das. Also das ist nicht mehr so schlimm. Mhm. Ja, das sind gute Maßnahmen, die dein Vater da ergriffen hat. Richtig. Um dir Gutes zu tun und um dich zu retten. Richtig. Denn das ist genauso eine schlimme Sucht wie alle anderen Süchte auch. Wenn man da richtig drin hängt, ist das ein großes seelisches Problem, was da damit verbunden ist. Richtig. Aber es kann sich ja jetzt alles ändern, wenn du diese Lehrstelle bekämst. Richtig, weil ich habe jetzt irgendwie so mir selber gedacht, wenn ich jetzt die Ausbildung kriege, dann lasse ich das Spiel einfach sein. Ich ziehe dann um und ich mache dann jetzt meine Ausbildung, Führerschein und alles und vielleicht kriege ich dann auch die Sucht da wieder in den Griff. Und dann beginnt ein neues Leben. Ich hoffe. Hast du einen Freund? Nee. Ich habe eigentlich auch jeglichen Kontakt zu Freunden und so verloren. Bist du einsam? Geht so, ich habe ja immer meine Mama. Na gut, gut, die Eltern sind da, schon. Aber du hast keine Gleichaltrigen, mit denen du mal ein bisschen dich triffst oder dich unterhältst, telefonierst? Mhm. Niemand. Gar nicht mehr, seit der Ausbildung gar nicht mehr. Hattest du schon mal einen Freund? Ja, zweimal. Ja. Keine Sehnsucht, sich mal zu verlieben? Ja, schon, jetzt wieder, aber diese seelische Tief, das kam auch durch so einen Typen, der mich halt dann verarscht hat und dann hatte ich einfach kein Interesse mehr an nichts und also, alles war mir egal. Du bist richtig abgedriftet, ne, in diesem Jahr oder in den letzten Jahren, kann man sagen. Richtig, ja. Das heißt, jetzt hoffen wir, dass es deine Mama dann auch besser geht und dass die Krankheit in den Griff zu bekommen ist. Und wir hoffen natürlich, dass du die Lehrstelle bekommst. Warum gerade eine Ausbildung als Tierpflegerin? Weiß ich nicht. Tiere machen mir total Spaß. Ich habe selber eine Katze. Es ist mein Ein und Alles. Mhm. Und das hat mich schon so als kleines Kind. Das war so, andere wünschen sich Feuerwehrmann oder Prinzessin zu werden. Ich wollte immer Tierpfleger werden. Nur meistens habe ich dann immer gesagt, nee, schaffe ich nicht, weil ich habe Tierhaarallergien und Heuschnupfen. Ja. Aber ich habe mich in so einem Otterzentrum beworben und ich denke, dass es da geht. In einem Otterzentrum? Richtig. Das ist ja lustig. Da gibt es keine Tierhaarallergien. Ich hoffe. Ich finde Fischotter, muss ich ja sagen, ausgesprochen putzig. Richtig, ich und da sind auch Marder und so. Ja, genau. Ja, also das ist sicher eine gute Entscheidung. Und das ist auch eine sehr sinnvolle Arbeit, sich um Tiere zu kümmern. Ja. Und das kann einen auch sehr zufriedenstellen und sehr glücklich machen. Und ich drücke dir wirklich die Daumen, dass du diese Ausbildung bekommst und hab gute Hoffnung, dass alles dann besser wird. Dankeschön. Mareike, alles Gute dir und deiner Mama und Dankeschön. Schön, dass du angerufen hast. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Das war die Mareike. Und jetzt bin ich verbunden mit Andreas und er ist, wie alt ist er? 47. Andreas, hallo. Ja, morgen, Domian. Hallo, Andreas. Ein Schmarotzer oder ein Opfer? Nein, ich bin kein Schmarotzer. Sondern? Ich bin ein Arbeitstier. Deswegen hast du zu dem Thema angerufen. Ja, also ich mir das so anhöre, speziell zu denjenigen, die sich dann, sag ich mal, einen faulen Lenz machen, in Anführungszeichen. Also nicht die da nichts für können, sondern die definitiv sagen, ich will nicht. Mhm. Dann schwillt mir der Kamm. Mhm. Es ist so, dass ich schwerbehindert bin, also zu 100% Rollstuhlfahrer. Mhm. Von mir wird die gleiche Arbeitsleistung erwartet wie, sag ich mal, von einem Nichtbehinderten. Was machst du beruflich? Ich bin beim großen Telekommunikationsunternehmen. Ja. Und sitze da an der Hotline, sprich Kundenberater und berate, verkaufe etc. Bist du durch einen Unfall behindert oder warst du? Nein, ich bin von Geburt auf Kundergarn. Ah, ja. Und ja, muss halt feststellen, dass Vater Staat es dir nicht immer ganz einfach macht, auch wohnungsbeschaffungstechnisch etc. Das heißt, du musst im Prinzip fast alles selber machen. Mhm. Und wenn man sich dann halt schwer was erarbeitet, oder wie auch die eine Dame vorhin sagte, wenn ich dann am Ende des Monats sehe, was ich an Geld verdient habe, dann bin ich stolz drauf und dann sage ich mir, ja, das Geld hast du selber erarbeitet und wenn ich mir was kaufe, dann mit einem guten Gewissen. Hast du Zeit deines Lebens gearbeitet? Ja. Ja, es gab keine Zwischenphasen, wo du arbeitslos warst? Nein. Nun sagt ja gerade der Edgar, ganz am Anfang, dass er das so quasi als gerecht sieht, sich auch einfach sowas zu nehmen, weil die oben, die oberen, die Banker und so weiter, sicher auch das Recht rausnehmen, abzusahnen. Mhm. Was sagst du zu einem solchen Argument? Finde ich irgendwie nicht ganz korrekt. Also ich denke mal, jeder hat so Anrecht auf gewisse Ruhephasen. aber dennoch, weiß ich nicht, ist es doch der innere Schweinehund, der mir dann sagt, ich muss für mich selber sorgen. Also sprich, ich muss selber mit meiner Arbeitskraft was dafür zutun, dass ich auch was reinkriegen kann, dass ich meine Miete bezahlt kriege, dass ich einkaufen gehen kann, dass ich mich verpflegen kann und, sag ich mal, außer der Reihe mir was gönnen kann. Wenn ich dann in einem gewissen Alter bin, wo ich mir dann sage, ich bin vielleicht, ich sage jetzt mal, nicht mehr vermittelbar, dann kann ich doch putzen gehen oder weiß ich. Sonst ist es in meinen Augen, gibt es bestimmt irgendwie Auswege und Möglichkeiten, um an eigenes Geld zu kommen. Ich glaube, es ist wirklich bei dieser Diskussion, die führen wir ja in Deutschland schon seit Jahren, das ist eine Frage der inneren Haltung, die ein Mensch hat. Es gibt solche Menschen wie du, die sagen, ich arbeite und ich will mein eigenes Geld verdienen und wenn, dann gehe ich auch noch putzen, wenn's, oder ich mache irgendwas anderes. Mhm. Und es gibt andere Leute, die, ja, so wie Edgar, da halt eine ganz andere Auffassung haben. Ja. Und das prallt immer so gegeneinander, diese Welten. Wobei man natürlich immer vorsichtig sein muss bei der Kritik von den Sozialschmarotzern, dass man immer sagen muss, es gibt auch sehr viele Menschen, die aus Unglück in diese Situation gelangt sind und denen das sehr wohl zusteht. Und es ist gut, dass wir das System haben mit Hartz IV. Sicher, da muss man schon trennen. Deswegen sagte ich anfangs, es gibt ja halt die wirklich nichts, die Leute, die nichts dafür können. Mhm. Und welche, die es mit Absicht machen, bewusst machen, die nichts dafür können. Das ist eine ganz andere Geschichte. Aber diejenigen, die bewusst sagen, ich habe keinen Bock, ich mach nichts und lass Vater Staat mal zahlen. Die, finde ich, sollte man sich mal irgendwie zur Brust nehmen, weil die nichts dafür können, das ist ein ganz anderes Kapitel. Also, ne? Genau, ganz genau. Kennst du denn so Leute auch in deinem privaten oder im weiteren Umfeld, die so leben? Ja, kenne ich. Und versuchst du mit denen dich zu unterhalten? Ja, sie kennen meine Einstellung, sie wissen, wie ich dazu stehe. Ich hab's irgendwann mehr oder weniger aufgegeben, halt da jetzt groß gegen anzugehen. Sie wissen, dass ich damit nicht ganz konform laufe, dass ich es nicht gut finde. Aber ich denke mal, das müssen sie selber regeln. Ich kann denen keinen Job besorgen. Ich kann denen höchstens sagen, also pass auf, was ihr da abzieht, ist überhaupt nicht in Ordnung. Und ich bin auch nicht deren Geldgeber. Also, ne? Der Edgar sagte vorhin einen Satz, Arbeit ist einfach nicht der Sinn des Lebens, so in etwa hat er gesagt. Doch, ich finde schon. Also, wie auch vorhin schon gesagt wird, wenn ich arbeite, komme ich raus. Das ist das Erste, ich komme unter Leute. Das heißt, ich setze nicht den ganzen Tag an der Bude und gammel vor mich hin, sondern ich komme raus. Zum Zweiten, denke ich mal, wenn ich arbeite, gibt das Ganze einen Sinn. Ja, also ich denke mal, das hat schon seinen Zweck, dass wir arbeiten gehen. So, nun bist du 47 Jahre alt, du bist kontraganbehindert. Hast du das Gefühl auch, dass du denkst, ach, ich würde gerne auch mal einfach mal so eine längere Zeit mal ausspannen oder bist du noch voller Kraft und denkst, bis 60, 63 schaffe ich das? Es gibt Phasen, wo ich mir sage, ich mache jetzt noch 2 Jahre, 3 Jahre, dann ist gut. Aber auf der anderen Seite sage ich mir, klar, ich versuche so lange wie möglich meinen Job zu machen, weil er mir auch Spaß macht. Ja. Sehr gut. Andreas, die Sendung ist rum. Schön, dass wir auch noch mit dir haben reden können. wünsche dir alles Gute und viel Spaß bei der Arbeit weiterhin. Ja, danke. Tschüss. Ciao. Okay. Dankeschön. So, ihr Lieben, das war's für heute. Ende Technik war Tobias Fritz. Wir melden uns morgen wieder. 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen mit einer freien Themennacht. Und ihr könnt immer ab 0 Uhr anrufen unter 0800 220 5050 oder mailen domian@wdr.de. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis morgen. Tschüss.